Deutschlandfunk. Hörspiel. Wir bringen heute den dritten und letzten Teil eines Hörspielklassikers aus dem Jahr 1955. Der sechste Gesang von Ernst Schnabel. Ernst Schnabels sechster Gesang ist eine moderne Aneignung der Odyssee und ein opulenter Roman für den Funk. Im sechsten Gesang seiner Odyssee erzählt Homer, wie Odysseus als Schiffbrüchiger auf die Insel Scheria gespült wird. Die Königstochter Nausikaa entdeckt den Schlafenden am Strand und bringt ihn an den Hof ihres Vaters Alkinoos. Dort trifft in Ernst Schnabels moderner Version der Dichter Homer bei der Suche nach Material auf seinen Helden. Aber dieser Odysseus ist nicht mehr derselbe, von dem der Mythos einst erzählte. Vielmehr sieht sich der unglückliche Heimkehrer aus Troja plötzlich konfrontiert mit seiner eigenen Legende. In der Inszenierung von Gerd Westphal sind Matthias Wiemann und Will Quadflieg und viele andere große Stimmen zu hören. Die Komposition lag in den Händen von Hans-Werner Henze. Der sechste Gesang. Roman für den Rundfunk in drei Abenden von Ernst Schnabel. Musik Hans-Werner Henze, Regie Gerd Westphal. Dritter und letzter Abend. Nun lag der Mann die dritte Nacht in der Halle des Alkinoos. Er schlief unruhig und nur für kurze Weile, dann lag er wieder wach und es dachte jetzt in ihm. Und wenn er zum Fenster hinüberschaute, standen stille, stumme Sterne da. Da kam es einmal von seinen Lippen: Du wirst nicht wissen, was du willst. Du wirst nicht wissen, was du willst, mein Gott. Leise schleifte es jetzt über die glatten Fliesen hin, trockene, nackte Sohlen. Der Mann fuhr auf und sah mit seinen Nachtaugen den Kurzsichtigen am Pfeiler stehen. Horchst du? Das ist mein Platz. Hinter dem Pfeiler? Mein Platz ist jetzt dein Schatten, Odysseus. Sei ruhig. Du entgehst mir nicht. Der Mann setzte sich auf und stützte sich auf seinen Arm. Er fragte langsam: Was willst du von mir? Sag es, ich verstehe dich nicht. Ich will nichts. Nichts als dich auf etwas aufmerksam machen. Es entgeht dir sonst. Und das ist nicht mein Wille, sondern dein Schicksal. Schau an, Odysseus. Ein Mann wie du ist nicht allein. Er lebt nicht unbemerkt. Er lebt zwischen den Göttern und den Dichtern. Und er entgeht ihnen nicht, denn sie sind in großer Übermacht. Versuch nicht zu entfliehen, es wird dir nicht gelingen. Bedenke, dass es eine heilige Übermacht ist, der du dich ergibst. Du solltest dich nun fügen. Woher weißt du, was die Götter von mir wollen? Die Blinden wissen das. Die Dichter auch. Und ich werde bald beides sein, Odysseus. Was machst du für Geschichten? Ich habe dir zugeschaut heute Abend. Sie kannten sie alle. Du weißt, wie viel sie von den Tatsachen wussten. Und mehr hast du sie nicht wissen lassen. Ich bin es müde, sie zu verbessern. Und die Wahrheit wird sich von nun an von den Tatsachen ganz lösen. Das musst du bedenken. Dann wird es keine Wahrheit mehr sein. Oh, Odysseus, lass dir sagen, die Wahrheit ist, was stehen bleibt. Ich schere mich nicht drum. Du hast geredet heute Abend und kein Wort gesagt, Odysseus. Du hast sie selber sprechen lassen. Sie sind heimgegangen, voll von dir, voll Bewunderung also, voll von Grauen auch darüber, was einem Menschen widerfahren kann, und misstrauisch dazu, ob es auch wahr ist. Sie möchten nicht mehr aufhören, dich zu befragen. Ist das dein Trick, die Abfahrt zu verzögern? Du hast Glück. Gestern half dir ein Gewitter, hier zu bleiben, heute ein Trick. Morgen wirst du dir wieder etwas Neues ausdenken. Ich weiß, Nausikaa ist da. Aber du musst wissen, was du willst. Und wissen, was du wollen darfst, Odysseus. Ich weiß es nicht. Ich weiß. Ich weiß es wirklich nicht. Schau an. Deine Geschichten haben dich eingeholt. Am Ende werden die Leute mit Steinen nach dir werfen. Das darf nicht sein. Es wird nicht leicht für dich werden, einen neuen Vorsprung zu gewinnen, ohne deinen Geschichten wieder zu begegnen an jeder Straßenecke. Du musst handeln. Ich gebe zu, es sind große Geschichten, wunderbare Geschichten sind es. Ich habe dir zugeschaut heute Abend, als du sie überdachtest. Aber ein Mann, der seinen Tod hat, und ich sah den schwarzen Pfeil in deiner Brust, ein solcher Mann muss wissen... Ich lebe gut mit meinem Tod. Er macht mich aufgeräumt. Aber er macht dir Schmerzen. Nicht mehr, als ich ertragen kann. Er macht mich aufgeräumt. Gut also. Wohin also, Odysseus? Du schweigst. Du weißt es nicht. Ich will dir sagen, was du weißt. Du liebst sie. Du wirst es ihr sagen, wenn du sie triffst. Und du hast Glück. Sie liebt auch dich. Wenn das ein Glück ist. Sag mir, Odysseus, traust du dir denn noch, wenn du von Liebe redest? Traust du dir wirklich? Ist es nicht vielmehr so, dass du in der Minute, in der nichts aus dir kommt als Wahrheit, heiß und von ganzem Herzen, wie du fühlst, ist es nicht so, dass da im gleichen Augenblick die 100 Schwüre, die du der Liebe schon geschworen hast, wie Echo in deinen Ohren widerhallen und du stockst und das Wort bleibt dir im Herzen stecken? Ist es nicht so? Merkst du nicht plötzlich, dass du dir über deine eigene Schulter hinweg zuschaust, zuhörst und im gleichen Augenblick schon zerfällt jeder Satz, den du noch sagst, in Worte und jedes Wort in Buchstaben und jeder Buchstabe in ein wenig Staub, der dir durch die Finger rinnt und nichts mehr wert ist? Gar nichts. Ist es nicht so? Odysseus, du brauchst nicht Ja zu sagen. Ich weiß bestimmt, dass es so ist. Du traust dir nicht. Ein Mann mit so vielen Geschichten kann sich nicht mehr trauen. Du stehst hinter mir und schaust mir über meine Schulter zu. Das ist fast dasselbe, Odysseus. Da ist kein großer Unterschied. Wir stehen nebeneinander und schauen dir zu. Ich traue dir auch nicht über den Berg. Der Unterschied ist nur, ich weiß, was du sollst. Du nicht. Die Nacht stand atemlos im Fenster. Kein Windhauch, nichts. Nur atemlose weiße Sterne. Ein Nadelkissen und keine Hand, die zugriff. Der Mann atmete. Was soll ich also tun? Versuch nicht wieder, Dumas zu beschwatzen. Hat er geredet? Das tut nicht zur Sache. Lass es sein. Was für ein Unsinn! Du machst aus einem Phaaken doch keinen Odysseus. Sie sind keine Abenteurer, lass es sein. Auch Dumas nicht, obgleich er in sich selber schwankt und von Herzen gerne einmal umfiele. Aber er wagt es nicht. Das unterscheidet ihn von dir. Sie haben alle keine Fantasie. Beschwatz ihn nicht und höre auch selber auf, immer weiter dein Leben zu improvisieren. Erinnere dich, was du von Wegelagerern hältst. Denk an Polyphem. Du wirst ihm ähnlich sonst. Kehre zurück, Odysseus. Wohin? Zu dir? Zu deiner Rolle? Nach Hause? Gleich viel, es ist doch dasselbe. Du drückst dich um den letzten Akt. Wie schade. Ich sage dir, niemand je würde es wieder gut machen können. Auch ich nicht. Sei Odysseus. Ich bin es. Du missverstehst dich. Zurzeit siehst du ihm nur noch ähnlich, wenn ich auch zugeben muss, dass du ihm über die Maßen ähnlich siehst. Wenn du hier bleibst, wenn du hier draußen bleibst, verlierst du dich, Odysseus. Und noch nicht einmal an Nausikaa. Du gehst ganz einfach nur verloren, in Unordnung, im Ungehorsam, im Nichts. Es würde dich zu einem Manne machen, der manches hinter sich hat und davon geschlagen wurde. Ach, die gibt es doch zu Dutzenden, in allen Kneipen, die nachts offen haben, überall in jedem Hafen. Du hast keine Zukunft mehr, Odysseus. Du hast deine Geschichten, verstehst du? Du hast 100-mal mehr als alle anderen Menschen, aber für neue Geschichten ist kein Platz mehr da. Mich scheren die Geschichten nicht. Ich will begreifen. Was? Warum ich erlebte. Und wenn es keine Antwort gibt, so werde ich eine machen. Und wie soll das vor sich gehen? Ich werde mich verschenken. Was ich noch niemals tat in meinem Leben. Ich werde mich verschenken. Mich und die Geschichten. Ich habe eine Welt auszugeben. Odysseus, verwechsle die Abenteuer an der Straßenecke nicht mit der Welt. Sie sind die Welt, wenn ich sie verschenke. Es ist die einzige Möglichkeit, die für mich bleibt. O Odysseus. Ja, O Odysseus, O Odysseus. Wenn du noch lauter schreist, wirst du sie alle wecken und sie werden wiederkommen und wieder wissen wollen, was mir nicht alles an den Straßenecken der Welt zugestoßen ist. Ich habe noch keinen um den Schlaf gebracht. Nur mich. Nur dich, ja. Sonst niemanden. Geh jetzt. Ja, ich gehe gleich. Warum nicht sofort? Ich will dich noch etwas fragen, Odysseus. Was denn noch? Was tut ein Stein, den einer in die Luft geworfen hat? Weißt du das? Er fällt zurück. Siehst du, Odysseus, der Stein weiß es. Jeder Stein. Er kennt den schönen Bogen des Wurfes und des Falls. Du kennst ihn nicht. Ich bin kein Stein! Dann lass dir noch etwas anderes sagen, Odysseus. Laodamas hat vor Tagen eine Muschelschnecke vom Meere heimgebracht, die große Weiße, die da in der Ecke liegt. Sie windet sich in einer einzigen, unendlichen Spirale von Schönheit aus sich selbst heraus. Der Gedanke, der sie bewegte, sich ihr Haus zu bauen, es so zu bauen, hat kein Ende. Er brach nur ab, weil jedes Leben, auch wenn es eine Muschelschnecke langsam führt, endlich ist. Bedenke, Odysseus, die Spirale ist schön, verlockend. Allein aus nicht enden wollender Neugier gemacht, aus Neugier ohne Maß, aus Neugier um der Neugier willen, aus lauter Geheimnis, ohne Sinn. Die Spirale hat keinen Sinn, sie ist der schiefe Weg. Die Steine wissen es besser. Und gute Nacht nun. Er trat in die Finsternis zurück und ging. Aber aus der Ferne kam noch einmal leise seine Stimme nun herüber. Nausikaa erwartet dich. Wo? Du musst sie suchen. Und du sagst mir das? Ich habe kein Recht, dir etwas zu ersparen, Odysseus. Die nackten Sohlen strichen weiter über die Fliesen und wurden stumm zuletzt. Noch immer war es Nacht im Fenster. Letzte Nacht, jetzt. Und sie verging. Der Himmel und die Schnelle vor der Morgenzeit vermischten sich, so dass das schwarze Viereck des Fensters von Sternen nun gestreift schien. Er fand sie im Garten, als er sie suchen ging. Sie stießen fast aneinander, denn es war dunkel unter dem Maulbeerbaum, aber sie erschraken nicht. Sie verließen den Garten und machten die Tür hinter sich zu, und niemand hörte sie, denn sie taten es leise. Sie stiegen den Berghang hinauf, und der Harzgeruch der Pinien streifte ihre Gesichter, aber es war nichts zu sehen von den Bäumen. Auf der Schulter des Berges lag ein großer Stein. Sie setzten sich, und Nausikaa saß vor ihm, und er sah ihren Hals, aber es war mehr, dass er wusste, da war ihr Hals in der blendenden Finsternis, als dass er ihn sah, und es ging in ihm um. Wer hat ihr das eingegeben? Wie kann sie wissen, wie kann sie tun, was ich erdacht habe? Es ist mir nun, als träumte ich wirklich. So wahr ist die Wahrheit nicht. Es wurde Morgen. Das fing damit an, dass die Sterne verschwanden. Eine Sphäre nach der anderen hob sich sacht vom Himmel ab und verlosch. Und dann kam das Grau, das große Grau der Luft, das machte die Welt vollends leer. Ein Augenblick kam nun, da lief das Meer zurück in einen grauen Abgrund und war nicht mehr da, und es gab nur noch, was sie mit ihren Händen greifen konnten, nur den Stein, auf dem sie saßen, und der löste sich heraus aus dem Grunde und fing an zu schweben, schwankend. Plötzlich flog er hoch, und sie griff hinter sich nach einem Halt, und ihre Hand streifte dabei seinen Arm. Sie sagte leise, so dass er es kaum hörte: Mir ist schwindelig. Wir fliegen ja. Aber obwohl es kaum bis zu seinen Ohren drang, so verstand er doch jedes Wort ganz genau. Und es ging wieder in ihm um: Sie sagt, was ich dachte. Und habe ich es wirklich je gedacht? Vielleicht habe ich nur so lange gelebt, um diese Minute zu erreichen. Und jetzt weiß ich, dass ich noch länger leben werde. So lange wenigstens, wie ihr Strahl reicht. Zugleich wunderte es sich in ihm, dass er jemals hatte denken können, es sei ein Rabe, was unter seinem linken Schulterblatt hockte. Es war der Pfeil, der milde Pfeil, den man nicht wieder herausziehen würde aus seiner Brust. Und er wollte nun auch nicht mehr, dass einer ihn wieder herauszöge, denn er spürte deutlich, dass jetzt ein zweiter Pfeil da steckte, dicht neben dem ersten, ein silberner womöglich. Und auch dieser zweite Pfeil machte ihm Schmerzen. Auch sie waren zu ertragen, wenn auch mit Not, mit guter Not. Wenn er jetzt an die Zeit dachte, in der er noch nicht verwundet gewesen war, von nichts, so war ihm, als habe er damals gar nicht gelebt. Es war ihm so, und er belog sich nicht in dieser Minute jetzt, wo sie flogen, und er fragte sich nur, warum haben sie mich beide Pfeile aus dem Hinterhalt getroffen? Da legte er Nausikaa die Hand auf die Schulter, und sie drehte sich um, und er sah ihre Augen, und sie sah seine Augen, obgleich es noch immer viel zu dunkel war, als dass sie irgendetwas wirklich hätten sehen können. Und sie sagte, um nur etwas zu sagen, jetzt aus keinem anderen Grunde: Wir fliegen ja. Sie küssten sich. Und der Kuss ging die ganze Minute lang, den ganzen Rest der Minute, solange das Grau noch währte, das Grau und die Leere. Und es mag sein, dass ein Schrecken jetzt in ihren Augen gewesen ist, aber der verging, und es dauerte, bis sie sich sinken spürten, als stürze der Stein in die Tiefe. Und dann war Morgen, und der Stein grub sich wieder ein in der Schulter des Berges, denn der Berg war wieder da hinter ihren Rücken, und auch das Meer kam wieder. Und eine Sekunde lang war ihm, als schauten von irgendwoher zwei Augen zu. Aber auch das verging sogleich wieder. Es war nur der Morgengesang der Vögel plötzlich in der Luft und helles Zikadenschnarren, leise und einzeln. Und sie hörten es beide. Und sie saßen auf einem Stein und standen jetzt auf und gingen. Der Kurzsichtige hob sacht seinen Kopf aus dem Waldgras und schaute ihnen nach, und als er sie nicht mehr sah, weil seine Augen nicht weit trugen in der halben Morgenluft, warf er sich auf den Rücken und probierte mit seinem Munde: Ich liebe dich. Er nickte in sich hinein. Das war gut so. Ich liebe dich, das war einfach, und so ein erster Satz ist niemals lang. Sie brauchen einander auch jetzt nichts zu erklären. Und dann probierte er es noch einmal. Ich liebe dich. Und wieder nickte er. Dann versuchte er die Antwort. aber sie misslang ihm ganz. Er versuchte, ihre Stimme nachzuahmen, ihre Stimme, die jetzt antwortete: Ich liebe dich auch. Aber es gelang ihm nicht, auch nicht beim zweiten und beim dritten Male. Und so verschwieg er sich einfach, was Nausikaa jetzt sagte, und machte sie stumm. Aber er gab dem Odysseus jetzt einen zweiten Satz. Er versuchte es, und dieser zweite Satz sollte beginnen mit zwei Worten, mit den zwei Worten, mit denen jetzt jeder Satz begann, das wusste er. Und die hießen: Wir werden. Und wiederum wiederholte er es sich: Wir werden, wir werden, wir werden. Und schließlich gelang es ihm, diese zwei Worte so zu sagen, dass sie wie aus dem Munde des Odysseus klangen und auch biegsam genug waren, dass sie vor allem stehen konnten, was er jetzt sagte. Wir werden. Und was werden wir? Der Kurzsichtige lachte jetzt vor sich hin. Wir werden Geschichten erzählen. Was? Und wenn wir sie nicht laut erzählen, so werden wir doch wenigstens jetzt an sie denken, mit einem halben Gedanken. Und ist dir nicht dabei, als stürztest du vorbei an lauter bunten Bildern? Ist es nicht so, Odysseus? Nein? Versteck es nicht vor mir, ich weiß es doch. Ich weiß, wenn du jetzt Liebe sagst, fällt dir ein Dach aus Palmenblättern ein, unter dem du einmal mit einem Mädchen gelegen hast und der Mond schien durch die Ritzen? Und sag und denke: Abend. Vielleicht denkst du gerade das, vielleicht gleich viel, aber was du jetzt denkst, auf jedem Wort, das unter deiner Zunge wartet, klebt ein Bild, ein Abziehbildchen, ein Etikett Vergangenheit. Und auf dem Etikett Abend siehst du dich betrunken ins Wasser fallen von der Hafenmole und das Meeresleuchten schlägt dir entgegen wie eine Explosion. Aber versuch's mit einem anderen Worte, wenn du willst. Vielleicht magst du jetzt Winter denken. Denk Winter, wenn du magst. Das ist kein Winter, der kommt, was du da denkst, sondern ein Winter, und der ist gewesen. Du gingst im Schnee die große Straße hinab und Leute kamen dir entgegen, die hatten die Mantelkragen hochgeschlagen und die Gesichter gesenkt, damit der Schnee ihnen nicht ins Gesicht treibe. War es nicht so? Und du bogst ein in eine Seitenstraße, da war es dunkel, nur aus dem Fenster der Osteria kam etwas Licht. Und über der Tür hing ein Schild mit einem weißen Einhorn in der schwarzen Luft. War es nicht so? Es schien dir blass entgegen, ein Einhorn, schön, weiß, leise. Ach, Odysseus, dachte der Kurzsichtige jetzt, und er lachte dabei. Ach, Odysseus, dachte er da, sag nicht Winter, sonst siehst du einen, der nicht wiederkommt. Das war doch einer von den 40 Wintern, die du schon erlebt hast. Die sind vorbei und der Rest ist gezählt, das weißt du. Da kommen keine Winter mehr, die man nicht zählen müsste. Und es kommt auch kein Winter mehr, der ein Winter wäre ganz allein für sich. In jedem, der noch kommt, wirst du das Einhorn sehen in deiner eigenen Finsternis. Vergiss das nicht. Dann aber sagte er zu sich: Zurück noch einmal. Ich liebe dich. So hat es angefangen. Und nun sagt sie es mit den gleichen Worten. Und sie gehen, und beide möchten jetzt, nachdem sie es ausgesprochen haben, dasselbe tun. Aber sie tun es nicht noch einmal. Odysseus weiß, dass man das Gleiche nur zu denken braucht, was auch der andere denkt, dann braucht man nichts zu tun. Denn denken und wissen, dass auch der andere denkt, ist besser als alles, was man tun kann. So viel weiß er, der Fuchs. Und auch Nausikaa ahnt es. Sie hat viel gelernt in dieser halben Stunde. Die Liebe lernen ist wie in einen Wasserfall springen. Aber jetzt sagt sie doch etwas. Der Kurzsichtige fuhr hoch und horchte in die Luft. Ja, nickte er. Sie spricht jetzt und sie sagt: Wirst du nun bleiben? Oder sagt sie: Du wirst bleiben? Ja, so sagt sie es. Du wirst bleiben, sagt sie. Und nun, was tut er? Wir werden. Dies ist der Augenblick. Weißt du das, Odysseus? Oh ja, du weißt es. Und was nun? Ach, Odysseus, sagst du ja? Lässt du sie jetzt dein ganzes Herz erkennen und sagst ja? Das kannst du nicht tun. Das kannst du nicht tun. Schau dir über die Schulter. Schau dich an. Denk, Odysseus, dass du ihr in keiner einzigen Winternacht das Einhorn wirst begreiflich machen können. Sie wird verstehen, was du sprichst, aber es bleibt dein Einhorn. Denk daran, dass Leben nichts anderes ist als zuschauen, wie die große Mauer aus vergangenen Sekunden immer höher wächst, so dass man am Ende ganz abgeschnitten ist von allem anderen. Es kann keiner mehr zu dir herein. Und wenn du versuchst zu fliehen, versuch es nur. Du brichst dir den Hals, wenn du auf der anderen Seite der Mauer ins Gras springst, Odysseus. Aber noch einmal von vorn. Zuerst: Ich liebe dich. Das ist das Erste. Dann: Wir werden. Das ist das Zweite. Das Dritte: Du wirst bleiben. Das ist das Dritte. Was weiter? Und plötzlich ließ er die Arme sinken und lächelte wie enttäuscht vor sich hin. Es gibt gar nicht mehr Worte in der Liebe. Ach, Odysseus, nun ist es schon zu Ende, euer Liebesgespräch. Du wirst es dir immer und immer nur wiederholen können, und auch sie wird es sich wiederholen, bis ihr vergesst, was die Worte einst gemeint haben. Du wirst bleiben? Die Antwort auf ihre Frage fehlt noch. Ja, aber sie gehört schon nicht mehr zum ersten Liebesgespräch, das ihr euch schenkt, sondern zum zweiten. Nur denk daran, Odysseus, das zweite wird kein Liebesgespräch mehr sein. Es gibt nur eins in aller Welt, und das ist ganz aus Fragen gemacht und aus Angst, es könnte Antwort kommen. Geht zu. Und er stand auf und schüttelte sich die Kiefernadeln aus dem Mantel. Dann begann er abzusteigen. Er ging langsam und unsicher, er stolperte zweimal und hielt sich nur mit Mühe auf den Beinen. Es war sonderbar, wie schlecht er sah, wenn er allein war und mit nichts Besserem beschäftigt als mit sich selbst. Ich habe auf dem Deck der Tropeia gelegen. Und der Mittag hat mich umsummt. Karrengeräusch aus der Stadt, Kindergeschrei klang herüber, das klagende Rufen der Fischweiber in den Straßen. Ich war geflohen. Nun lag ich hier. Kein Mensch sonst auf dem Schiff, nur ich allein. Ich hatte mich aus dem Staube gemacht, aus dem Wirbel der Gerüchte, denn die Stadt schwirrte von meinen Geschichten. Männer hatten mich auf offener Straße angehalten und wissen wollen, wie weit es wäre von hier bis nach Kimmeria. Junge Mädchen sangen die Knüppelverse des Demodokos beim Fensterputzen. Und in einer Hafengasse fand ich eine Horde Kinder, die eine Katze opferten, wie sie mir zuschrien. Sie opferten, um die Seelen der Toten ans Tageslicht zu bringen. Ich befreite das Tier, es stob davon. Die Kinder waren niedergeschlagen, bis ich ihnen riet, sie sollten doch lieber Charybdis spielen. Nach einem Augenblick war der ganze Hafen ein einziges Geschrei und Wirrwarr von tollen kleinen Ungeheuern, die einander mit Wasser bespielen. Das Opferkätzchen saß auf der Mauer und leckte sich sein Fell. Nun lag ich hier, allein. Lag hier im Schatten der Reling, und das Schiff schwoite und wankte sacht, und das Wasser schwappte gegen seine Seiten. Das ist ein Geräusch und der Geruch der großen Tage wieder. Unserer großen Tage, deiner großen Tage, Odysseus, dachte ich bei mir. Und sie tauchten herauf, die großen Tage. Sonnenglanz und See und das Geschwirr der 600 Riemen von allen meinen Schiffen. Das war die Zeit, wo ich mich manchmal nicht mehr halten konnte voll Lust und Stolz und den Eurylochos anschrie, wohin, Eurylochos? Und Eurylochos verstand mich, damals hat er mich noch verstanden. Er schrie zurück, um die Welt, Odysseus! Und ich tat, als überdächtig das, und schrie ihm zurück, um die Welt! All right, Eurylochos! Setz den Kurs ab, Perimedes! Um die... Ich schluckte und unterbrach mich. Es war wie eine Krankheit in mir. Meine großen Tage, meine großen Tage. Oh, ich fühlte, dass ich aus Geschichten geradezu bestand. Alles Gefühl meines Lebens, all mein Mut, meine Kraft, jedes Feuer, das in mir gebrannt hatte, es hatte sich in Geschichten umgesetzt. Sie umschwirrten mich wie Bienen und es schwirrte und summte auch in mir, auch innen, nichts als Geschichten. Auch innen kein Weg mehr und kein Schutz. War die Umwandlung beendet? War mein Leben vorbei? Nausika, ich hörte, wie du in der Frühe sagtest, wir werden... Ich hörte deine Stimme süß in meinen Ohren und das war wie Gesang, wie wenn ein Morgenvogel singt, ehe es hell ist. Und es steckte mich an, so dass auch mir wie singen wurde. Ich habe eingestimmt und gesagt wie du, wir werden. Aber in mir ist es gewesen, als singe ein Vogel zur Nacht. Das war nicht wie Jubelruf, wie Weinen eher. Und es kam mir vor, als wäre das Ende nahe von allem. Ich atmete tief. Dann sprang ich auf und schrie über die Reling, wir werden, wir werden. Ich schrie es mit aller Entschlossenheit, bis ich das Lachen an meiner Schulter vernahm, leise und amüsiert. Es war meine eigene Stimme, die da lachte. Und in meiner Brust begann sich der Pfeil sacht zu bewegen, der zweite, silberne. Der rührte sich und machte mir Schmerzen, süßer und verderblicher, als sie mir der Schwarze jemals zugefügt hatte. Und mir schwankte die Welt vor den Augen. Der schwarze Pfeil hatte mich aufgeräumt. Er hatte mich zum Manne gemacht. Aber der silberne Circe, Hexe, dachte ich. Circe, Hexe, sag, warum hast du mir den Arm um den Hals gelegt, als ich ging? Warum hast du mich angelächelt? Ach, Odysseus, der du mein warst. Ich sinne, aber ich weiß nicht, was dich je umbringen soll. Du wirst leben. Dich bringt nichts um. Du bist fürs Leiden gemacht, nicht fürs Umkommen. Höchstens, dass die Liebe dich... Da hielt ich ihr den Mund zu. Höchstens, dass die Liebe, Circe, Hexe, was hast du sagen wollen? Ach, der schwarze Pfeil in meiner Brust war nichts. Aber der silberne tötete mich fast, das spürte ich. Er tötete mich mit Verwirrung. Da habe ich mich aufgerichtet auf dem Verdeck der Tropeia und ich habe gerufen, mit allem Mut, der noch in mir lebte, wir werden leben! Er kehrte am späten Nachmittag zurück zum Hofe des Alkinoos. Als er vom Garten in die Halle eintrat, geblendet noch von aller triefenden Helligkeit des Himmels draußen, stockte er auf der Schwelle. Er hörte zwei Stimmen in der Halle sprechen. Er sah nicht, wer da sprach, aber die Stimmen klangen laut in seinen Ohren. Zwei Frauen redeten da miteinander, und die eine, die ältere Stimme, sagte in der Stille, »Was willst du reden mit ihm dein ganzes Leben lang?« Die jüngere fiel ein, »Oh, er steckt voller Geschichten.« »Ja, voller Geschichten, das ist wahr, voller Geschichten. Aber keine, denk daran, wird von dir handeln.« Aber von ihm. Und wieder verging eine Sekunde, bis die erste Stimme sagte, du wirst sie alle auswendig können nach einem Jahre. Alle. Trotzdem werden sie dir nicht gehören. Keine wird je die deine sein. Das darfst du nicht vergessen. Da schlich sich der Mann von der Schwelle in den Garten zurück. Ihm brauste der Kopf. Er spürte alle seine Narben aus 40 Jahren. Er ging, die Hände vor den Augen, über den knirschenden Kiesweg, bis es neben ihm sagte, »Da bist du ja.« Der Mann schaute auf, er sah den Kurzsichtigen unter dem Maulbeerbaum sitzen. Der lächelte ihn an. »Es dauert nicht lange, so ein Liebesgespräch, nicht wahr? Ist es nicht kürzer geworden von Mal zu Mal? Ich weiß nicht, was du meinst. Ach, Odysseus, versteck dich nicht. Ich weiß nicht, was du willst. Aber der Kurzsichtige hielt ihn fest am Rock und sagte ihm leise halb ins Ohr: Ich liebe dich, wir werden. Und du bleibst hier? Das ist wirklich nicht viel. Es ist wie eine feine, glatt polierte Formel. Hast du gehorcht? Oh nein, Odysseus, ich horche nicht. Ich habe gedacht, ihr seid durchsichtig für einen, der sich Gedanken macht. Man kann sich euch doch ausdenken. Das macht keine Schwierigkeit. Geh zum Teufel. Aber der Kurzsichtige hielt ihn fest am Rock und sagte, noch immer lächelnd: Es geht noch kürzer, Odysseus. Wenn man alles zusammen bedenkt, geht es noch kürzer. Wenn man recht bedenkt, was ist und was sein wird, so bleiben zuletzt überhaupt nur drei Worte übrig. Denk an mich. Drei Worte. Mehr bleibt nicht übrig. Und das Lächeln, das Verlorene, mit dem sie ausgesprochen werden. Geh zum Teufel! Er riss sich los und ließ ihn stehen. Der Kurzsichtige schaute ihm nach, dann setzte er sich wieder auf die Bank unter dem Baum. Als nach einer Weile Nausikaa aus der Halle kam, fragte der Kurzsichtige sie leise: Was sagst du nun? Nausikaa sagte: Meine Mutter hat auf mich eingeredet. Ich weiß. Und was sagst du nun? Es hat sich nichts für mich geändert. Er ist hier. Das ist alles. Mehr will ich nicht wissen, nicht mehr als das. Ja, ich verstehe dich. Ich verstehe dich sehr gut sogar. Er ist hier, Odysseus ist hier, das genügt dir. Alles andere werden wir sehen. Ja, auch dass er kaum noch Odysseus ist, wirst du sehen. Es ist nicht mehr viel an ihm. Er ist fast fertig mit sich. Nein, wir werden... Der Kurzsichtige schnitt ihr das Wort ab. Er sagte, als wisse er es aus dem sichersten Grunde seiner Seele. Ihr werdet nichts. Er hat keine Zukunft. In der Zukunft ist er schon gewesen. Es bleibt ihm nichts als umzukehren. Sag ihm, dass er an dich denken soll. Sie ging. Sie war gegangen und er saß wieder unter dem Baum. Nun war auch er bestürzt. Bestürzt über sich selbst. Und er wollte stille sein, aber es schwieg nicht. Es schwieg nicht in ihm. Und fast ohne, dass er es selber hörte, probierten seine Lippen aus. Wenn du in Ithaka bist, Odysseus. Odysseus, wenn du in Ithaka bist. Jetzt hörte er, was seine Lippen sagten, und er lauschte. Er hörte, wie sie wiederum probierten. Leb wohl, Odysseus, wenn du in Ithaka bist. Und er nickte zu dem, was seine Lippen da sagten, und fand, dass es gut so sei. Ich habe der Sonne nachgeschaut den ganzen Abend. Ungeduldig, sie möchte untergehen. Und als sie endlich sank, da war in mir die ganze Hoffnung wach. Die große Sicherheit, morgen wird sie aufgehen über einer neuen Welt. Der Abend war wie früher morgen. König Alkinoos trat zu mir, als ich da stand. Kannst du es nicht erwarten, Odysseus? Ich zähle die Stunden, bis sie wieder aufgeht. Wenn du wirklich willst, läuft die Tropeia heute aus, um Mitternacht. Wenn du es wirklich willst. Ich suchte nach der Antwort, doch ich kam zu spät. Er legte mir die Hand auf die Schulter. Ich habe dich heute Nachmittag gesehen, Odysseus, allein auf der Tropeia. Es war ein Unrecht, dich aufzuhalten, das weiß ich nun. Es ist ein Unrecht, wenn ich gehe, König. Nein, Odysseus. Ich habe dich heute Nachmittag gesehen. Jetzt war mir, als sollte ich ihm alles sagen. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Und dann bleiben. Aber meine Zunge ist wie erstarrt gewesen. Ganz gelähmt. Da sagte er im Weggehen: Meine Gedanken werden die Tropeia lenken. Sie werden mit dir sein, den ganzen Weg. Die ganze Nacht und länger. Er ließ mich stehen. Das ganze Haus war in Bewegung. Schiffsleute kamen und holten Proviant und Tauwerk. Auch Dymas kam und besprach sich mit dem König. Es roch nach Nacht und Aufbruch in der Nacht. Und Ende. Noch einmal sah ich Nausikaa in der leeren Halle. Sie stand ganz allein am großen Mittelpfeiler. Die anderen waren im Garten draußen, in der Küche, im Hof. Sie liefen mit Laternen hin und her und riefen: Ist Dymas hier? Was ist? Dymas Schorn, genügt das für die Reise? Und die Stimme des Königs sagte dazwischen: Nehmt alles, was da ist. Ihr könnt zurückbringen, was ihr unterwegs nicht braucht. Und neue Schritte und Laternenhuschen und der Lichtschein ging durch die leere Halle wie gelbe Mühlenflügel. Leb wohl, Odysseus. Gib mir Zeit. So unterbrach ich sie. Warte die Nacht ab. Lass mich denken bis morgen. Und etwas tun vielleicht. Es ist alles wahr, was ich dir sagte. Ein neuer Flügel aus Licht durchschwirrte lautlos die Finsternis. Er streifte ihr Gesicht für die kürzeste Sekunde. Es war starr und hell und ihre Augen waren fest auf mich gerichtet. Und sie sagte, als wiederum das Licht vorbeigegangen war: Leb wohl, Odysseus. Denk an mich, wenn du zu Hause bist in Ithaka. Das brachte mich fast um. Der Satz klang wie ein Abzählverschen, wie ein Kinderreim und auswendig gelernt. Ich biss mir auf die Lippen, aber schon wieder sagte sie: Denk an mich, wenn du zu Hause bist. Da war es, als hätte die letzte Silbe des Verschens beim Abzählen mich getroffen und ich müsste gehen. Und ich ging, und im Gehen blieb ich noch einmal stehen und sagte zurück zu ihr: Vielleicht soll ich wirklich gehen. Was hilft das Bleiben? Ich werde dich morgen nicht mehr lieben können, als ich dich heute liebe. Und ich dachte bei mir, wenn es so weit ist, hat man schon verspielt. Sie war vollkommen still, nicht ein Laut. Wie lange bleibt die Sonne unter dem Horizont? Lange, wenn einer darauf wartet, dass sie aufgeht. Er verbarg sich, er schlich sich durch die Gärten zum Hafen hin. Überall im Dunkeln sah er Schiffsvolk stehen. Sie standen da mit ihren Mädchen in den Ecken und riefen einander große Worte zu, dann ging das Tuscheln weiter. Es war wie Nacht vor einem großen Schlag. Auf Umwegen schlich er sich zu einer Schenke, die im Gestrüpp von Hinterhöfen und halbverfallenen Mauern hinter einem Torweg lag. Tische standen unter einem großen Feigenbaume, in dem zwei blakende Laternen hingen. Er setzte sich und rief nach Wein, und Chiro brachte ihm Krug und Becher. Wie er trank, sagte es vom anderen Tisch im Schatten her: Da bist du ja wieder. Verfolgst du mich jetzt? Odysseus setzte den Becher auf den Tisch zurück und sagte: Komm her und setz dich, wenn du schon nicht zum Teufel gehst. Der Kurzsichtige lachte und stand auf. Er brachte seinen Becher mit herüber. Reise fertig? Stell dich nicht dumm. Es tut mir leid, dass du schon gehst. Aber ich sehe, es muss sein, Odysseus. Morgen bist du wieder König. König von Ithaka. Erstick daran. Oh, ich halte viel von Königen. Ich kenne eine ganze Menge. Dich und Alkinoos und Nestor, Menelaos und dann die Parade in Mykene da im Keller. Die waren freilich tot, aber weißt du, Odysseus, so ein König stirbt nie ganz. Nimm deinen Becher, wenn du trinken willst, das ist meiner. Ich versah mich, aber König von Ithaka, Odysseus, niemand. So wird es stehen bleiben. Der Ahnungsvolle und der Dulder, der Sieger von Troja und Pirat in vielen Jahren, er fand den Heimweg nicht, bis er ihn schließlich fand. So wird es stehen bleiben. Du musst verzeihen, wenn es etwas hölzern klingt, doch die Geschichte liebt die primitiven Sätze. Schau dir den Nestor an. Du sollst deinen Becher nehmen, wenn du trinken willst. Ich versah mich wieder, meine Augen. Aber der Nestor, sage ich dir, Odysseus, das ist ein Mann. Er ist fast 100 Jahre jetzt. Er ist schon selbst fast stehen geblieben, wenn ich so sagen soll. Er lebt noch und ist doch schon sein ganzer eigener Ruhm geworden. Ich war bei ihm, ein Vierteljahr. Ich sage dir, Odysseus, er ist wie ein Obelisk mit einer Inschrift ringsherum, die nicht enden will. Er pflegt sich und setzt jeden Tag ein neues Wort hinzu. Das ist groß, ein großes Ende. Es ist ein wenig auch zum Lachen, gewiss, aber groß ist es. Geh mir weg mit Nestor. Was hast du gegen ihn? Er tat in Troja schon wie ein Palastarchiv. Oh ja, er ist sein eigenes Museum, aber er hält viel von dir. Ich habe ihn niemals über jemanden etwas Schlechtes sagen hören. Ich sagte doch, er pflegt sich. Er macht sich fertig für die Ewigkeit. Es wird heißen, Nestor, der Weise und der Gute. Ein wirklich großer, ein bewusster Mann. Hör zu, lass dir noch einmal sagen, du... Ich heiße... Dein Name schert mich nicht. Aber wenn du noch einmal aus meinem Becher trinkst... Das habe ich auch von Nestor. Als er herausbekommen hatte, dass ich mich zuständig fühle für Nachruhm und Geschichten, da tat er ganz vertraut mit mir. Er schloss sich ganze Tage lang mit mir in seinem Turm ein und schwatzte. Die Hälfte vergaß ich wieder, aber eine ganze Menge blieb doch hängen. Wir saßen da im Turm und tranken, und er bestand darauf, dass ich aus seinem Becher trinke. Da habe ich es mir angewöhnt. Es war immer der gleiche Becher übrigens, den er in Troja auch schon hatte, ein Unding und schwer wie Blei, mit 4 Henkeln und Tauben obendrauf. Daraus tranken wir zusammen, wenn er erzählte. Es schmeckte scheußlich, denn er streute immer Reibekäse auf den Wein. Aber er bestand darauf, dass ich draus tränke. Zum Wohl, Odysseus, es soll dir immer... Gib meinen Becher her. Hast du ein Messer? Der Kurzsichtige griff in seine Tasche und gab ihm das Messer, und Odysseus kratzte auf den Becherrand. Zum Teufel mit Nestor. Und er kratzte weiter. Hier, sagte er zuletzt, und der Kurzsichtige hob den Becher hoch und las im Licht. Zum Teufel mit Nestor. Wer aus meinem Becher trinkt, in den soll gleich die Liebe fahren. Die Liebe? Zu wem Liebe? Odysseus, das schreckt mich noch lange nicht. Und Odysseus griff noch einmal nach dem Becher und setzte hinzu, die Liebe zur schön bekränzten Aphrodite. So, sagte er und setzte den Becher mitten auf den Tisch. Jetzt kannst du daraus trinken, so viel du willst. Ich werde mich hüten. Die Minuten tropften. 1, 2, 3, 4. Sie tropften langsam ab, wie Bäume eine Stunde nach dem Regen. Und ich saß da am Tische mit diesem Schwätzer, und ich wusste nicht, ob sie vergehen sollten oder nicht. Ich trank und wurde nicht betrunken. Ich dachte und kein Gedanke kam mir. Was, wenn die Mitternacht kommt? Der Kurzsichtige war still. Er hatte sich zurückgelehnt mit meinem Becher ins Licht, damit er besser sehen könnte. Er blinzelte und schabte mit dem Messer. Was tust du da? Du hast etwas vergessen, Odysseus. Du hast ein S vergessen auf der zweiten Zeile. Du Philister. Da ließ er plötzlich Becher und Messer sinken und beugte sich über den Tisch zu mir herüber. Odysseus. Odysseus, sagte er. Odysseus. Und mir brauste der Kopf von Leere und Gedanken, die mir nichts sagten, und ich trank wieder und wurde nicht betrunken, nicht in dieser Nacht. Und wie ich trank, da hörte ich ihn wieder Odysseus sagen. Odysseus, du bist so erbärmlich elend jetzt. Kein Mensch sollte jemals so elend sein. Die Götter sollten es einfach nicht erlauben. Nichts hilft jetzt. Glaub mir, ich pfeife auf den ganzen Nestor. Und ob heute Nacht ein Stern im Himmel fehlt oder ein Fisch in der Südsee oder ein Ess auf deinem Becher, das schert mich nicht, Odysseus. Lass mich die Stunden mit dir teilen, die jetzt so elend langsam sind. Ich trank und stützte den Kopf in meine Hände. Jetzt muss ein Wind gekommen sein, denn mir ist, als hätten die Laternen im Feigenbaum zu schwanken angefangen. Sie flackerten und drohten auszulöschen. Es ist die letzte Nacht, Odysseus. Bedenke auch das, die letzte einer langen Zeit. Ich wollte sagen, die letzte meines Lebens. Aber es hat mir den Hals fast zugeschnürt. Die Lichter tanzten wild vor meinen Augen, auch wenn ich nicht hinsah, und es lachte. Du wolltest sagen, die letzte deines Lebens? Odysseus, wann das Leben vorbei ist, weiß keiner recht. Es kommt etwas. Es kommt immer noch etwas. Du siehst es jetzt noch nicht. Du siehst jetzt nur die große schwarze Wand, aber... Ich sah sie wirklich, die schwarze Wand. Und sie brach über mir zusammen. Und das Licht ging aus. Sein Kopf war hart auf den Tisch geschlagen. Seine Hand hatte den Becher vom Tisch gewischt. Die Scherben sprangen. Der Kurzsichtige stand auf und schob sie mit dem Fuß zusammen. Dann blies er eine der beiden Lampen in den Feigenzweigen aus und wartete in der Dämmerung. Er ging Nausikaa entgegen, als er sie durch den Torweg kommen hörte. Ist er hier? Er war hier. Wo ist er hingegangen? Zum Hafen? Ich weiß es nicht. Er ist schon unterwegs. Und wann gehst du? Sobald das erste Schiff nach Chios fährt, Nausikaa. Sie ging. Bald darauf kam Dymas mit zwei Leuten. Hier ist er. Hier im Dunkeln. Das Licht ist schlecht. Passt auf die Stufen auf. Schläft er? Ja, ihr werdet ihn kaum wecken. Alkinoos hat mir befohlen, ihn erst zu fragen, ob er wirklich weg will. Ich muss ihn wecken. Weck ihn nicht. Er will fort. Hat er was von Kreta gesagt? Kein Wort. Er will fort. Ich weiß es. Hat er es dir gesagt? Nein, er hat es nicht gesagt. Er schlief gerade ein, als er es sagen wollte. Sie griffen ihn unter den Armen und schleppten ihn davon. Die Becherscherben knirschten unter ihren Füßen. Als sie fort waren, nahm der Kurzsichtige die letzte Lampe aus dem Geäst und leuchtete den Tisch ab, an dem sie gesessen hatten. Er war leer. Odysseus hatte nichts zurückgelassen. Er bückte sich, hob eine Scherbe auf und las sie bei der Lampe dicht vor seinen Augen. Zum Teufel stand darauf. Er lachte, steckte den Splitter zu sich und blies das Licht aus. Sie hatten die Tropeia vor dem Auslaufen wieder an den Quai geholt. Alkinoos stand auf der Mauer. Neben dem Ruder lag der schlafende Odysseus, den roten Mantel mit den weißen Ranken über das Gesicht geschlagen. Dymas rief herauf: Es ist dein Mantel, Alkinoos. Lass ihm den Mantel und kommt gut zurück. Die Trossen klatschten auf das Wasser und wurden eingeholt. Der Nachtwind trieb das Schiff vom Ufer fort, sodass es bald im Finstern verschwand. Man hörte das Poltern vieler Riemen, die in die Dollen fielen. Dann war es still, für einen Herzschlag blaue Stille, wie in einem Pfauenauge, und schließlich zog es durch die Luft, ein schwaches Schwirren wie von Insektenflügeln. Die 50 Riemen holten aus und schnitten sacht die See entzwei. Ein Schlag und noch ein Schlag. Beim dritten sprang vom Bug des Schiffes hell die Welle hoch. Tief in der Finsternis und irgendwo strich eine Pinie jetzt mit ihren Zweigen über den Schatten eines Felsens hin, unsichtbar. Dymas schaute auch nicht zurück. Er kannte den Kurs, der nun zu steuern war, auch mit geschlossenen Augen. Kam Aldebaran und hob sich über die See. Ihm folgten die Plejaden. Dann tauchte Orion aus dem Dunst. Gegen 2 Uhr in der Nacht setzten sie Segel. Die See lief hoch, aber der Wind war flau und sie nahmen die Riemen nicht ein. Die See griff unter das Heck und hob es empor. Das Heck mit Dymas, der an der Reling stand, und mit dem Jungen am Ruder und dem schlafenden Mann zu ihren Füßen, und rauschend rollte die See vorbei. Tief sank das Schiff in ein finsteres Tal hinein, bis neues Rauschen kam und eine neue See und das Heck sich wieder in die Höhe hob. Er schläft wie ein Toter, sagte der Junge, und Dymas sagte: Lass ihn schlafen. Und nach einer Weile fragte der Junge: Dymas, ist es wahr, dass er lügt? Er lügt nicht, Junge. Er ist beschlagen wie nur irgendeiner. Wie ein Gott. Aber alle sagen, dass er lügt. Hör nicht darauf. Und die Riemen schwirrten weiter durch die Finsternis und knarrten in den Dollen. Das Meer hob das Schiff und ließ es wieder fallen und gab ihm einen Schlag. So flog es dahin vor der achterlichen See, schnell, sodass ein Nachtvogel, der sich niederlassen wollte im Rigg, zwei-, dreimal mit den Flügeln schlagen musste, ehe seine Klauen einen Halt fanden. Doch einmal ist mir, als sei ich aufgewacht. Das Meer rauschte, die Finsternis hoch über meinem Kopfe flog dahin. Ich war hellwach mit einem Male. Ich sah den Mann am Ruder und es schmeckte nach Schiff auf meinen Lippen und nach Salz, nach guter Fahrt, nach einem unbekannten Hafen. Und ich schloss die Augen wieder. Da plötzlich spürte ich, der Pfeil in meiner Schulter war kein Pfeil mehr. Es war nun doch ein schwarzer Vogel, der in mir hockte. Er blinzelte, in jedem Auge einen Tropfen Gift, der noch zu fallen zögerte. Das war im Dunkeln, als ich dachte, oh meine guten Tage. Als der Morgenstern heraufstieg, kam Ithaka in Sicht. Doch in der ersten Dämmerung hob sich Nebel plötzlich von der Küste und trieb auf das Meer heraus, so dass sie das Segel wegnehmen mussten und heruntergingen mit der Fahrt. Dymas rief nach Okyalos, der die Küste kannte. Okyalos nahm seinen Riemen ein und rief im Kommen dem Dymas zu: Es sieht aus wie die Bucht von Forkers da voraus. Aber jetzt ist es wieder weg. Ist sie tief genug für uns? Ah, da hat das Wasser mehr, als wir brauchen. Wenn es wirklich Ithaka ist, was ich gesehen habe, dann finden wir nichts Besseres. Ich bin nicht sicher, ob es Forkers ist. Aber es sah ganz so aus. Sie standen da und starrten in den Morgennebel, der wie Watte ihre Blicke einfing und auftrocknete. Das Schiff drang weiter vor. Langsamer Riemenschlag. Da rief es laut von vorn: An Steuerbord ist Land! Okyalos zog den Kopf ein und spähte in den Nebel. Ja, wir sind richtig. Es ist die Bucht von Forkers. Da ist der Felsen. Auf der anderen Seite muss gleich der andere kommen. Sie setzten das Boot aus und legten den Schlafenden hinein, dann pullten sie zum Strande. Im Nebel tauchte etwas auf, zwei Olivenbäume, drei, sie hielten darauf zu, bis der Kiel des Bootes sacht in den Sand strich. Dymas sprang an Land. Er ging auf die hohl überhängende Felswand zu, die in den Nebel ragte, zu hoch, als dass man ihre Kante hätte sehen können. Das Meer war draußen vor der Bucht, aber Echo in den Grotten äffte zischelnd seine Brandung nach. Legt ihn unter den Baum hier, sagte Dymas. Sie gehorchten. Der Letzte deckte ihm den Mantel über das Gesicht, denn es fiel Regen aus dem Nebel. Dann kehrten sie zum Boot und mit dem Boot zu ihrem Schiff zurück. Bald waren sie verschwunden. Es wurde Morgen. Der Mann bewegte sich im Schlaf. Er zog den Mantel fester über seinem Kopf zusammen. Ihn fror. Als er erwachte, bald darauf, fand er den Morgen hell und nebelweiß. Vom Meere wallte es herein, undurchsichtig und in großen Schwaden, so dass es die ganze Bucht von Forkys unter sich begrub. Der Mann setzte sich auf. Er schaute sich um. Er fand sich allein und ganz und gar allein. Da rief er nach Dymas, aber keine Antwort kam. Dymas, rief er wieder, Dymas! Und Echo in der Grotte hielt die Hände an den Mund und äffte leise, Dymas. Da fragten seine Lippen, wo bin ich denn nun hingeraten? Das war so schwach gesagt, dass Echo es nicht hörte. Er warf den Kopf in die Arme und presste sein Gesicht ins regennasse Gras. Mein Gott, dachte er, wo bin ich denn, mein Gott? Und wieder fuhr er hoch und schrie jetzt, ist denn keiner hier? Und aus der Grotte kam es, hier. Und er schrie auf, ist hier kein Mensch? Mensch, Mensch. Und wieder keine Antwort, denn Echo ist keine Antwort. Echo ist nur, als habe sich die Frage bis aufs Blut verletzt. Der junge Hirte, der aus dem Nebel hinter ihm herausgetreten war, so leise, dass er ihn nicht kommen hörte, musste lachen, als er den Mann da schreien hörte. Jetzt schrie er wieder, ist denn hier kein Mensch? Mensch. Kein Mensch und auch kein Gott? Gott. Gott. Der Hirte hinter seinem Rücken musste noch mehr lachen jetzt, aber er hielt sich seine Hände vor den Mund. Sonderbare Hände. Die eine war braun und rissig, eine rechte Hirtenhand, während die andere weiß war, fein und wie durchsichtig und wie der wunderbarste Einfall, ganz verschieden von der anderen, ungleich wie Adler und Taube, obwohl man nur schwer hätte sagen können, welche von beiden einem Adler ähnlich sah und welche einer Taube. Der Mann auf dem Boden ließ seinen Kopf sinken und ein lauter Schmerz kam aus seinem Munde. Da besann sich der Hirte hinter seinem Rücken. Er rührte ihn mit der Hand sacht an der Schulter. Es war die braune, die Hirtenhand. Sie hörten Der sechste Gesang, Roman für den Rundfunk in 3 Abenden von Ernst Schnabel, 3. und letzter Abend. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Matthias Wiemann, Odysseus Will Quadflieg, Nausikaa Ellen Schwiers, der kurzsichtige junge Mann Joachim Thege, Circe Ann Höhling, Alkinoos Kaspar Brüninghaus. An den 3 Abenden wirkten außerdem mit Otto Collin, Erich Buschardt, Hans-Helmut Dicko, Ernst Ehlert, Horst Frank, Ulrich Götzsch, Heinz Lück, Hans Mahnke, Robert Rathke, Rudolf Romberg, Helene Richter-Mielich, Rudolf Siege, Ernst Sladek, Wolfgang Schwarz, Hariolf Schwert, Walter Starz und Gerd Tellkampf. Musik Hans-Werner Hinze, Ton Friedrich Wilhelm Schulz, Schnitt Marlies Kranz, Regie Gerd Westphal. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahre 1955.